liebe Freunde, werte Gäste. Ich bitte, so sprechen zu dürfen, wie mir der Schnabel gewachsen ist, denn ich bin kein geschulter Referent. Vorerst möchte ich herzlich dem Zentralkomitee danken für die Einladung, denn ich glaube, ich fahre mit reichen Erfahrungen nach Hause, sodass ich die dort wieder anwenden kann, zugunsten unserer Planerfüllung. Bäuerin, gib dein Herz und deine Kraft dem Sozialismus. Du dienst damit dem Frieden und einer strahlenden Zukunft. Unter dieser Losung stand kürzlich der zentrale Erfahrungsaustausch der Bäuerin-Kommission in Halle. Hier zeigt es sich, dass gerade die Frauen in vorderster Linie des Kampfes um den Frieden, die Erhöhung der Marktproduktion und vorfristige Erfüllung des 7-Jahr-Planes stehen. Auch ich habe mir diese Losung zum Ziel gesetzt. Ich bin Melkerin in der LPG Tremmen, Kreis Nauen und habe 29 Kühe zu betreuen. Tremmen selbst ist ein ausgesprochenes Großbauerndorf gewesen. Und so ist es zu verstehen, wenn ich sage, ich habe einen der 13 Kuhställe. Als ich im 1957 im November nach Tremmen kam, bekam ich einen total am Boden liegenden Stall mit 2700 Kilogramm pro Kuh. Ich hatte dann 57 am Ende 2500 erreicht. Nun sagte ich mir, hier muss auch noch mehr zu holen sein und ging daran, eine Verpflichtung auf 3200 im Jahre 58 abzugeben. Geschafft hatte ich dann 3500. Auch hier gab ich mich noch nicht zufrieden und erhöhte 59 meine Verpflichtung auf 3800 und geschafft habe ich 4000,6 Kilogramm pro Kuh. Hier aber nun auszuruhen, ist nicht mein Wollen. Trotz meiner 62 Jahre habe ich mich für 1960 verpflichtet, das Weltniveau zu erreichen und 4200 Kilogramm an Milch zu produzieren. Dies ist mir möglich durch gute und sachgemäße und vor allen Dingen termingemäße Pflege. Und diese soll auch mein Beitrag zur vorfristigen Erfüllung des 7-Jahr-Planes sein. Damit will ich mithelfen, das Jahr 1960 zum entscheidenden Jahr zu gestalten und den Kriegsbrandstiftern die Suppe versalzen, sodass ihnen die Lust vergeht, einen Blitzkrieg gegen die DDR zu unternehmen. Die Flächen unserer LPG beginnen direkt am 10-Meter-Streifen, also direkt an der Grenze, und ziehen sich bis 23 Kilometer vor Salzwedel hin. Unsere LPG umfasst somit 7 Ortschaften. Leider sieht es jetzt sehr schlecht mit der Besetzung von Fachkräften für diese großen Flächen aus. Neben einigen sehr guten Praktikern sind 2 staatlich geprüfte Landwirte und 1 Meister der Landwirtschaft vorhanden. Genossen, ihr werdet jetzt wohl sagen, na, dann müsst ihr eben die guten Praktiker und junge Genossenschaftsbauern qualifizieren. Jawohl, das haben wir auch schon getan. Nur leider kommen die delegierten Genossenschaftsbauern nicht wieder zurück in die LPG. Um nur das jüngste Beispiel zu nennen. Von 70 Schülern, die sich gegenwärtig in Hohenwulsch als Meister der Landwirtschaft qualifizierten, suchten sich die Genossen der Staatssicherheit ausgerechnet unseren jungen Genossen heraus, für den in der LPG schon eine wichtige Funktion vorgesehen war. Da dies nun der dritte Kader ist, der nicht wieder in die LPG zurückkam, ist der Vorstand nicht mehr gewillt, junge Menschen, die in ihrer Anzahl sowieso sehr gering sind, auf Schulen zu schicken. Genossen, ich weiß, dass dieser Standpunkt der Entwicklung nicht gerade dienlich ist. Ich kann aber nicht umhin, euch zu fragen, was würdet ihr in einem solchen Fall tun? Wenn Sie denn freundlich sind, würde ich ihn zurückbitten. Ja, das Bitten allein hilft nicht. Hilft. Nein, leider nicht. Der Minister hat schon halb kapituliert. Thank you. Liebe Genossinnen und Genossen, der Genosse Ulbricht sagte in seinem Referat sehr richtig, dass den Jugendlichen und den jungen Kadern die volle Unterstützung der Staatsorgane gewährt werden muss. Wenn ich nicht genau wüsste, wie ernst es dem Genossen Ulbricht und dem ZK damit ist, so könnte ich, der Genosse Ulbricht möchte mir verzeihen, erstmalig an seinen Worten zweifeln. Denn Genossen, wie sieht es damit in einigen Bezirken und Kreisen aus? Ich möchte es kurz an meinem eigenen Beispiel aufzeigen, weil ich von vielen Absolventen unserer Fachschule weiß, dass es ihnen ähnlich erging. Im Jahre 1956 ging ich als Industriearbeiter aufs Land. Um nicht ganz dumm dorthin zu kommen, qualifizierte ich mich an der Fachschule für Landwirtschaft Wernigerode zum staatlich geprüften Landwirt und habe somit gleichzeitig also den zweiten Beruf erworben. Die Absolventenkommission vom Rat des Bezirkes Magdeburg setzte uns in den einzelnen MTS-Bereichen ein mit dem Vermerk, dass hier sofort ein Förderungsvertrag in Verbindung mit einem Entwicklungsgespräch mit uns abgeschlossen wird. Ich kam also zur MTS Langenapel im Kreise Salzwedel. Hier bin ich dann, obwohl ich mich 14 Tage vorher selbst noch schriftlich angemeldet hatte, 5 Tage lang herumgewandert in der MTS, ohne dass irgendjemand nach meinem Ausweis gefragt hat. Und Genossen, das geschieht in einem Gebiet, das also Sperrzone ist. Ich frage, wo bleibt hier die Wachsamkeit? In dieser Zeit habe ich mit meinem Schäferhund zusammen auf Pferdedecken im Waschraum der MTS Quartier nehmen dürfen. Genossen, das war ja nicht so schlimm, denn ich hatte mir von vornherein keinerlei Illusionen gemacht. Aber als es dann soweit war, dass die Betriebsleitung festlegte, in welche LPG ich eingesetzt werden sollte, da durfte ich im Vorzimmer der Direktion hinter geschlossenen Türen abwarten, wie sich meine weitere Zukunft gestalten sollte. Die weitere Entwicklung und Qualifizierung stellte man sich so vor, dass das Assistentenjahr so verläuft, dass ich ein Vierteljahr im Kuhstall, ein Vierteljahr im Schweinestall und so weiter praktische Handgriffe erlernen sollte. Genossin, mir war damals nicht zum Lachen zumute, eher der Umstand, dass ich das Geld für die Rückfahrt nicht mehr hatte, dem verdanke ich also, dass ich trotzdem geblieben bin. Es war für mich nicht so einfach, ohne irgendwelche Unterstützung da mich nun durchzusetzen. Da ist eine Absolventin, die ein Jahr früher auf diese MTS kam, genauso erging, muss man doch zu dem Entschluss kommen, dass die Betriebsleitung doch keine richtige Vorstellung davon hat, wofür die Kader ausgebildet werden, die dem Staat immerhin 14.000 D-Mark kosten. Kritik muss auch an der Einsatzkommission geübt werden. Denn obwohl uns sofort gesagt wurde, dass ein Förderungsvertrag abgeschlossen wird, weiß die MTS-Leitung bis heute noch nichts davon. Obwohl der Genosse Schwyz auf der Absolventenkonferenz im November 1959 in Magdeburg von mehreren Absolventen darauf hingewiesen wurde, dass es in vielen MTS-Stationen ebenfalls versäumt wurde, diese Förderungsverträge abzuschließen. Genossen, es gab einige Auseinandersetzungen, auch mit dem Parteisekretär der MTS, der sich der Meinung der Betriebsleitung in diesem Fall anschloss. Erst der Bereichssekretär, der Genosse Runau, in Verbindung mit der Kreisleitung, brachte diese Angelegenheit in Ordnung. Liebe Genossen, ich muss leider noch ein schlechtes Beispiel hier ansprechen, wie die Arbeit der staatlichen Organe mit den Menschen in unserem Dorf ist. Der Genosse Brigadier aus Treuenbrietzen gestern brachte mich darauf, dass ich das doch einmal ansprechen müsste, Denn nach meiner Meinung nach ist das nicht in Ordnung und vielleicht ändert sich noch etwas. Also es dreht sich auch hier um die Errichtung einer Badeanstalt. Das ganze Dorf war eifrig im nationalen Aufbauwerk in Verbindung mit der Bohrgesellschaft Gommern, die ihren Stützpunkt in Kleister haben beschäftigt, die Grube dafür auszubaggern. Die damaligen Einzelbauern spendeten Holz und die gesamte Bevölkerung sammelte Geld für diese Badeanstalt. Es fanden sich auch mehrere Maurer, die im nationalen Aufbauwerk die Maurerarbeiten übernehmen wollten, bis plötzlich und unerwartet der Bau abgeblasen wurde. Meine Nachforschungen, warum dies geschehen ist, ergaben, dass es am fehlenden Zement gelegen haben soll. Genossen, das kann vorkommen. Und sollte es wirklich so gewesen sein, so wäre doch zumindest notwendig gewesen, die Bevölkerung aufzuklären und die gespendeten Materialien und Gelder zurückzugeben. Aber bis heute, und das ist bereits ein Jahr her, hat sich in dieser Angelegenheit noch nichts gerührt. Ich muss aber trotzdem fragen, warum ist die Einrichtung der Badeanstalt nicht möglich, wo es doch in anderen Orten und Städten möglich ist? Genossen, das muss doch an etwas liegen. Und meine Gedanken gehen dahin, dass das höchstwahrscheinlich doch an der schlechten Arbeit der Parteiorganisation im Dorf und in der LPG gelegen hat. Denn wie kann man, als ich in dieses Dorf kam, konnte ich feststellen, dass der Parteisekretär des Ortes im ganzen Ort als Lügen- und Klaumeier bekannt war. Einen solchen Genossen, entschuldigt, den macht man zum Parteisekretär. Und was man da nun für eine Arbeit erwarten kann, das ist uns allen klar. Jetzt ist es anders, das ist klar. So lange ging das. Genauso sah es in der LPG aus. Der Genosse Parteisekretär lag des Öfteren betrunken in der Gosse. Genossen, da konnte man natürlich nicht erwarten, dass eine gute Parteiarbeit und eine gute Arbeit mit den werktätigen Menschen durchgeführt wird. Aber auch dieses haben wir geändert. Punkt muss ich noch sagen, Genossen, wenn mir das gestattet ist. Wir sahen, welche ideologische, sektierische Auffassungen gerade durch das Beispiel einiger chinesischer Genossen bei uns auf dem Dorf für Verwirrung stiftet und die Bauern von der genossenschaftlichen Arbeit abhält oder abzuhalten droht. Es gibt viele landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften des Typ 1. Die haben bis jetzt nicht genossenschaftlich gearbeitet. Jetzt geht es aber an die Ablieferung der Ernte. Und jetzt kommen Festigungsbrigaden, wie auch hier, und sagen, gut, nach Arbeitseinheiten könnt ihr nicht berechnen, denn ihr habt ja noch nicht genossenschaftlich gearbeitet. Die Felder sind unterschiedlich. Der eine hat 30 Hektar eingebracht, der andere bloß 7 Hektar. Das gibt doch lauter Streit. Wir machen eins. Wir werfen alles zusammen, bilden davon den genossenschaftlichen Fonds, bilden davon den Saatfonds und das andere Geld von dem verkauften Ernte verteilen wir gleichmäßig über alle Genossenschaftsmitglieder. Na, dass man da die Züchter dort nicht in die Genossenschaft bringt, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Sie machen Volkskommune plötzlich in Teterow. Gerade dort, bei diesen schwierigen Verhältnissen, wo jeder dieser Verteilerideologie sich furchtbar auswirken muss auf diese Bauern, die doch mit vielen Vorbehalten nur unserem Weg der sozialistischen Umgestaltung gegenüberstehen und sich von jedem Feinde wieder umwerfen lassen. In einer solchen Situation wird die ganze Gefährlichkeit dieser kleinbürgerlichen, unmarxistischen Auffassung für uns deutlich. Oder eine andere Sache. Auf dem Forum ging es lebhaft her. Es wurde mit den Bauern gestritten und sie haben alle ihre Fragen gebracht, dass das Pferd noch besser ist als der Traktor. Das war doch gar nicht mal das rückständigste Argument, weil der Traktor zerdrückte Bodenkrume und beim Pferd lockert die sich auf. Und Tod und Teufel. Alle Argumente haben sie angebracht. Dann steht einer auf und sagt, warum all diesen Käse? Ihr seid rückständige Bauern. Ich komme aus dem Süden der Republik, aus Sachsen. Ich will euch sagen, bei uns diskutiert man jetzt schon ganz andere Fragen. Beispielsweise, wie macht ihr Bauern das mit einem Mittagessen? Wie macht ihr Bauern das mit der Familienerziehung in den Genossenschaften? Ich denk mich laus der Affe. Man konnte nicht anders annehmen, als dass das ein Provokateur war, der uns in eine falsche Richtung treiben müssen, und so haben wir ihm geantwortet. Aber gleichzeitig haben wir jemand losgeschickt, um zu fragen, wer ist denn das dort? Stellte sich heraus, er war wirklich ein Urlauber da oben, aber zu meiner Schande sei es gesagt, er war der Agitprop-Sekretär von Johann Georgenstadt. Wir haben bereits vor den Wahlen darauf orientiert, dass man den Parteikern in den FDJ-Leitungen dadurch stärken muss, dass man die von den Jugendlichen gewählten Funktionäre für unsere Partei gewinnen muss. Und haben das Ziel gestellt, auf 30% den Kern der Parteimitglieder und Kandidaten in den FDJ-Leitungen der Gruppen und Grundeinheiten zu erhöhen. Auch auf diesem Gebiet gibt es Fortschritte. In der FDJ-Leitung im Braunkohlenwerk Drehna zum Beispiel im Bezirk Leipzig waren Anfang dieses Jahres von 16 Freunden 4 Kandidaten unserer Partei, also zur Zeit der Wahl. Heute sind es bereits 14. Oder die zentrale FDJ-Leitung im VfB-Kombinat Espenheim besteht aus 24 Mitgliedern und Kandidaten der gewählten FDJ-Funktionäre. Von ihnen waren 10 Freunde Mitglied und Kandidat der Partei zur Zeit der Neuwahl. Heute sind es bereits 18. Und so könnte man noch eine ganze Reihe Beispiele berichten, wo wirklich ernste Bemühungen sind, um den Anteil der Parteimitglieder in den FDJ-Leitungen dadurch zu erhöhen, dass man die gewählten FDJ-Funktionäre für unsere Partei als Kandidaten vorbereitet und gewinnt. Es ist uns auch gelungen, in der Zeit vom 1. Januar bis jetzt mitzuhelfen, 30.000 junge Menschen für unsere Partei als Kandidaten vorzubereiten und zu gewinnen. Wir denken, dass das kein schlechtes Ergebnis ist. Trotzdem müssen wir hier dem Plenum erklären, dass es uns noch nicht gelungen ist, die sektiererische Haltung vieler FDJ-Organisationen und Leitungen und vor allem hauptamtlicher Funktionäre zu überwinden. Es ist uns noch nicht gelungen, eine neue Arbeitsweise im Verband durchzusetzen. Und vielerorts gibt es noch bürokratisches und verwaltungsmäßiges Arbeiten, was bekanntlich unter der Jugend besonders schädlich ist. Besonders ist es tragisch im Jugendverband, dass viele Funktionäre in den Kreisen, aber auch in Betrieben, die Arbeit der ehrenamtlichen Leitungsmitglieder und der Mitglieder überhaupt missachten. So mussten wir uns sehr ernst und haben das benutzt zur Erziehung im ganzen Verband, wo wir gegenwärtig noch dabei sind, mit dem Verhalten der FDJ-Funktionäre im Hydrierwerk Zeitz auseinandersetzen, die einfach die Arbeit von 60 Mitgliedern und nicht organisierten jungen Menschen aus einer Abteilung, aus der Abteilung Gasverdichtung, in den Wind schlugen, weil sie ein Stück Papier nicht zeitig genug abgeliefert haben. Oder jetzt mit der Kreisleitung der FDJ in Gera Stadt, die seit Januar bis zum heutigen Tage noch keine Kreisleitungssitzung durchgeführt hat. Aber Genossen, wir meinen, dort gibt es auch Parteiorganisationen, sowohl im Mitgliederwerk Zeitz als auch eine Kreisleitung der Partei in Gera Stadt. Dass der erste Sekretär der Kreisleitung der FDJ ist sogar Mitglied des Büros der Kreisleitung Gera Stadt. Es ist natürlich zu kritisieren und nicht in Ordnung, wenn wir das durch einen Brief eines Angehörigen der NDPD erfahren, welche Lage in Gera Stadt in der FDJ ist. Aber merken das die Genossen in der Kreisleitung der Partei nicht auch, wenn der erste Sekretär, der ihrem Büro angehört, einfach ein halbes Jahr lang die Mitarbeit ehrenamtlicher Funktionäre missachtet und mit Füßen tritt? Wir meinen, man muss die Sache von zwei Seiten sehen. Es ist eine Tatsache, dass wir auch heute noch Fehler begehen und dass es uns sogar sehr schwer fällt, sie zu korrigieren. Wir strampeln uns sozusagen ab, aber die Ergebnisse sind nicht im Verhältnis zum Aufwand. Wir glauben, dass mancherorts vergessen wird, dass die Funktionäre in den Gruppen und Grundeinheiten der FDJ ja selbst Jugendliche sind. Besonders was die Oberschulen anbetrifft, besonders was viele Dorfgrundeinheiten oder LBG-Grundeinheiten betrifft, wo selbst die Leitungsmitglieder 17-, 18-jährige Jugendliche oder gar Jüngere sind. Und die natürlich nicht von selbst sozusagen die Sache lösen. Und dem steht auch noch entgegen die Meinungen, die es unter manchen Genossen bei uns gibt, zu denen man auf diesem Plenum etwas sagen muss. anlässlich einer Ausschreitung junger Menschen, einer Provokation in Karl-Marx-Stadt vor einigen Tagen, wurden zum Beispiel solche Sachen bekannt. Der Genosse Hilger, der Stadtleitungsmitglied der SED Karl-Marx-Stadt, der sagt, der Jugend geht es zu gut. Im Werk für Maschinenbau verlangten die älteren Arbeiter, an ihrer Spitze der Sekretär der APO Genosse Uhlich, mehr Härte gegen die Jugend und haben zum Ausdruck gebracht, dass sie schon immer die Meinung vertreten, dass es falsch sei, den Jugendlichen den gleichen Lohn bei gleicher Arbeit zu bezahlen. Das ist aber nicht nur in diesem Betrieb so. Unter den älteren Arbeitern der VEB Bauunion Stadtmitte ist die Meinung generell verbreitet, den Jugendlichen geht es zu gut. Und bei Aussprachen im Barkaswerk Karl-Marx-Stadt wurde sogar die Forderung nach mehr Radikalismus in der Behandlung der Jugend verlangt. Das gipfelte in der Forderung, dass man drei von den jugendlichen Störenfrieden auf diesem Stadtteilfest an die Wand stellen müsste. Genossen, das ist nicht nur in Karl-Marx-Stadt so. Es gibt noch andere Beweise, wo man unbedingt von Seiten der Leitung in der Partei dem Jugendverband helfen muss, die Auffassung zu korrigieren. In Sylte zum Beispiel, im Bezirk Neubrandenburg, hat sich die Jugend ihren Jugendraum selbst ausgebaut, hat ihn renoviert und eingerichtet, ohne mit den Jugendlichen zu sprechen. Und mit der FDJ-Grundeinheit, die das organisiert hatte, zu beraten, wurde dieser Raum als Kindergarten eingerichtet. Nachdem von unserer Seite die Frage gestellt wurde, warum da nicht mit der Jugend gesprochen worden ist, sagte man, was brauchen wir schon mit der Jugend zu sprechen? Die macht ja sowieso nichts bei uns im Dorf. Wozu brauchen sie dann einen Jugendraum? Aber sie selbst hat den Jugendraum aufgebaut. Auch von anderer Seite gibt es solche Sachen. In Kamps zum Beispiel, im Kreis Schwerin-Land, hatte die FDJ den Bürgermeister gebeten, in einer Versammlung über den Deutschlandplan zu sprechen. Die Jugendlichen versammelten sich, wer nicht kam, war der Bürgermeister. Man schickte einen los, um den Bürgermeister zu holen. Der sagte ihm, heute ist der einzige Tag in der Woche, wo nichts Wichtiges los ist. Heute muss ich einmal meinen Garten umgraben. In Dresden ist es möglich, dass der Staatsanwalt die Auffassung hat, dass jeder fünfte Jugendliche ein Rowdy sei. Nee, natürlich nicht. Die waren natürlich bitterböse über ihn, das ist doch ganz klar. Und so gibt es auch noch andere Sachen. Das ist möglich, dass er umgegangen werden muss. Es gibt noch andere solche Erscheinungen, wie zum Beispiel die in Gera-Stadt. 13 jugendliche Mädchen aus der Gera-Kammgarn-Spinnerei haben sich auf Initiative und Aussprache mit der FDJ entschlossen, im Herbst vorigen Jahres den Abschluss der 8. Klasse nachzuholen, denn sie sind aus der 6. bzw. 7. Klasse aus der Schule gekommen. Der Lehrgang fand bei der Volkshochschule statt. Im Mai, 4 Wochen vor Abschluss dieser Schulung, 3 Fächer hatten sie bereits mit Erfolg absolviert, gab es eine Disziplinlosigkeit von den Mädchen. Eine von ihnen sagte zum Lehrer, Herr, sowieso drehen Sie sich mal rum, ich muss meinen Strumpfhalter festmachen. Diese beiden Lehrergenossen unserer Partei haben die Klasse verlassen und niemand ist dort mehr bereit, diesen Jugendlichen jetzt zu helfen, den Abschluss zu erreichen. Die Genossin Beigert als Kaderleiterin in diesem Betrieb fand die Maßnahme, dass jetzt die 13 Mädchen ausgeschlossen wurden aus der Volkshochschule, für richtig. Und mit der Äußerung, wenn ich die schon mit ihrem Petticoat und Stöckelschuhen sehe, dann habe ich genug davon, werden diese Jugendlichen verurteilt. Der Genosse Buchholz, der Verantwortliche für die Erwachsenenqualifizierung in der Kammgarn-Spinnerei Gera, geht noch weiter. Als das eine Brigade des Zentralrats in die Öffentlichkeit gebracht hat, was da passiert ist, hat er gesagt, ich finde es als unerhört, dass sich die FDJ herausnimmt, Lehrer zu kritisieren, die weiter nichts getan haben als ihre Pflicht, nämlich 13 Schüler von der Schule zu verweisen. Er sprach weiter, bitte? Die sind selber noch gar nicht so alt. Der Genosse Buchalte hat noch in der Diskussion weitergesprochen, dass man doch nicht die Genossen Lehrer für die Erziehung der Jugend verantwortlich machen kann, sondern die FDJ. Die hat ja erst großen Krawall gemacht bei der Qualifizierung der Jugendlichen. Schließlich gibt es noch andere Dinge, wie zum Beispiel der Vorfall in der pädagogischen Schule Waldsiefersdorf, der mitgeholfen hat, diese 204.000 Ziegel über den Plan zu produzieren, durch freiwillige Arbeit. Eine Gruppe von Mädchen hat einen Freundschaftsvertrag mit einer Kompanie von Soldaten der Nationalen Volksarmee der Luftstreitkräfte. Man vereinbart einen gemeinsamen Abschluss, ein gemeinsames Fest aus Anlass der Verabschiedung von Soldaten aus der Armee. Nach langem Hin und Her wird das letzten Endes genehmigt. Und von den 23 Schülerinnen, die teilnehmen, verletzen 6 die Disziplin um 5 bis 30 Minuten an der Schule. Und dann geht das Donnerwetter los. Folgende Strafen haben sie erhalten. Ausgangssperre für den Sonntag. Am Sonntag mussten sie eine Strafarbeit schreiben mit dem Thema die Entwicklung von Quantität zur Qualität. Das Thema geht noch weiter, da kommt noch dazu, dabei meine eigene persönliche Entwicklung. Alle 23 Schülerinnen bekamen eine Kollektivstrafe, in dem jede 50 Mark vom Stipendium abgezogen bekam. Die FDJ wurde sozusagen höflich vom Pädagogischen Rat veranlasst, diese 6, die zu spät kamen, mit Verbandsstrafen zu belegen. Eine Schülerin bekam eine Rüge durch den Pädagogischen Rat. 2 Schülerinnen hatten den Antrag gestellt um Aufnahme in die Partei als Kandidat. Aufgrund der Vorfälle wurden die Anträge zurückgezogen oder zurückgegeben. Und der FDJ-Sekretär, auch ein Lehrer, empfahl der Klasse, ihren Fehler wieder gut zu machen, indem sie am darauffolgenden Sonntag einen Arbeitseinsatz in dieser Ziegelei durchführen. Das wissen wir jetzt alles. Was ist jetzt üblich in der FDJ, was in diesem Fall bei der Disziplinverletzung die FDJ als Organisation tut? Was ist üblich? All das, was du nicht willst, haben wir alles gehört. Nein. Aber bis jetzt kenne ich keinen Fall, dass die FDJ sich mit solchen Sachen beschäftigt, ja? Und dass es eine Ordnung gibt in der FDJ in dieser Frage. Darauf bin ich auch gespannt, das interessiert mich auch. Wir sind selbstverständlich nicht dafür, dass man die Disziplin verletzt, aber wir sind der Meinung, dass man mit solchen jungen Menschen erstmal reden muss. Das wäre die erste Sache gewesen. Moment, das hat man nämlich nicht getan. Das ist keine Antwort. Das ist keine Antwort. Was macht die FDJ-Gruppe in diesem Fall konkret? Die FDJ-Gruppe selbst in dieser Klasse hat auf dem Forum, was wir organisiert haben, dazu selber erklärt, dass es falsch gewesen war, dass sie nicht gleich am nächsten Früh dazu Stellung genommen hat. Und dass sie das nachgeholt haben am Nachmittag, nachdem das Theater losgegangen war. Dass sie aber andererseits nicht einverstanden ist, dass mit solchen Maßnahmen Fehler korrigiert werden sollen. Was sagt ihr vor, welche Maßnahmen? Wir sind der Meinung, man muss die Disziplin halten und muss jeden, der sie verstößt, auch entsprechend zur Verantwortung ziehen. Zum Beispiel praktisch, sie kommen 2 Stunden später, gut. Also was macht er dann? Der FDJ, was schlägt sie dann vor? Das kommt auf den konkreten Fall an, Genosse Ulrich. Man kann, aber das ist doch genauso wie mit dem Statut der Partei. Ich kann doch nicht sagen, ein Genosse hat da und da die Disziplin verletzt, folglich kriegt er eine Rüge. Das kann man zwar mit dem... Ich habe jetzt keins, und warum soll ich eins konstruieren? Das wissen wir ja, dass du Es gibt einen gleichen Fall, den uns Freundinnen geschrieben haben aus einer pädagogischen Schule in Magdeburg. Dort hat man sich mit den Mädels auseinandergesetzt, die auch zu spät gekommen waren, und da war es so, da waren sogar welche dabei, die kamen 2,5 Stunden später. Und diese Freundinnen haben Stellung genommen dazu, haben sich auseinandergesetzt, haben sich überlegt, wie man also die sich gegenseitig helfen kann, damit sich das nicht wiederholt. Und es wurde auch erreicht, dass es sich nicht wiederholt hat in dieser Klasse und an der Schule. Das heißt, man muss doch also von Vertrauen an die jungen Menschen herangehen und nicht davon, dass zum Beispiel dort die Lehrer sagen, na, mit den Soldaten der Volksarmee zu reden, dass sie nicht mit den Motorrädern hier vors Haus kommen, hat ja gar keinen Zweck, die hören ja doch nicht. So kann man doch die jungen Menschen nicht behandeln. Und dazu wollte ich hier etwas sagen. Dass man mit einer anderen Vorstellung an die jungen Menschen herangehen kann. Unsere Partei zeichnet sich aus, seit 1945, Genosse Ulbricht, dass sie mit Vertrauen der Jugend begegnet ist. Und zu der Zeit, wo sogar die Jugend mit faschistischer Ideologie voll war bis oben hin. Und erst recht können wir doch das heute, wo die ganze Jugend, die Mehrheit der Jugend auf unserer Seite steht, wo sie einen neuen Inhalt hat. Und man stößt auf solche Weise viele junge Menschen an den Kopf. Und sie müssen ja direkt das Gefühl haben, dass man gegen sie ist. Man versteht sie nicht. Wenn zum Beispiel eine Lehrerin dort an der Schule erklärt, was soll ich machen, wenn ich sonntags abends von einer Bekannten nach Hause komme und dann stehe ich, da sind 17, 18, 19-jährige Mädels, dort sie mit den Soldaten pärchenweise stehen. Na, sind wir denn dagegen, dass sich junge Menschen verlieben? Oder ist es bei uns verboten, sich sozusagen näher zu kommen? Das geht doch wirklich zu weit. Aber das ist kein Einzelfall dort an der Schule. Im Ergebnis von Waldpiepersdorf haben wir einen ganzen Stoß Briefe gekriegt, wo es am Betriebsberuf schon anderswo genauso ist. Und genauso übrig, die Freunde von der Lehrwerkstatt aus dem Mansfeld-Kombinat, die zu deinem Geburtstag dort gespielt haben, von der Blasorchester, die haben gesagt, wenn er zu uns gekommen wäre, hätte er denselben Artikel schreiben können. Da ist es genauso. Und wir wundern, und jawohl, dafür sind wir auch, Genosse Hager. Es geht uns sowohl um das ehrliche Lernen wie um die Disziplin, aber es geht uns auch darum, dass man sich hineinversetzt in junge Menschen. Und Genossen, man muss sich das dreimal überlegen, auf einem Forum in Salzwedel, da stellt ein Jugendlicher natürlich aus hinterlistigen Absichten die Frage, warum bekommen Jugendlichen kein BM12, um nach Westdeutschland zu fahren? Da tritt ein verantwortlicher Offizier der Volkspolizei auf und sagt, wir geben der Jugend deshalb keinen Pass, weil wir kein Vertrauen zur Jugend haben. Zu allen Überfluss heißt der Offizier auch noch Karl Marx. Ich meine nur, dass wenn wir so über Bausch und Bogen sagen, wir haben zur Jugend kein Vertrauen, wenn wir über Bausch und Bogen Begriffe wie Raudi und Halbstarker anwenden, na dann helfen wir doch überhaupt nicht der Jugend und auch nicht uns, sondern im Grunde genommen dem Feind. Lenin hat bereits in seinem Frühwerk, da sind die Volksfreunde, darauf hingewiesen, dass vom Standpunkt der Grundideen des Marxismus stehen die Interessen der gesellschaftlichen Entwicklung höher als die Interessen des Proletariats, die Interessen der ganzen Arbeiterbewegung in ihrer Gesamtheit höher als die Interessen einer einzelnen Arbeiterschicht oder einzelner Momente der Bewegung. Das heißt, Lenin hat darauf hingewiesen, dass die Arbeiterklasse es verstehen muss, solche Losungen zu stellen, auch wenn sie nicht unmittelbar die Losungen der Arbeiterklasse im engen Sinne sind, die die Massen verstehen und die die Massen an die Arbeiterklasse heranführen. Und ich glaube, Genossen, dass auch unsere Partei es sehr gut versteht, gerade diesen Hinweis von Lenin, den er schon in der Frühzeit der Entstehung des Bolschewismus gegeben hat, sehr gut auszunutzen. Ich glaube, dass der Vorschlag unser Deutschlandplan, der nationale Kompromiss und so weiter, wo wir nicht unmittelbar die Frage der sozialistischen Revolution in Deutschland stellen, sondern die Frage des demokratischen Kampfes und der Schaffung demokratischer Beziehungen, ebenfalls auf dieser Feststellung von Lenin beruhen. Und das ist hier nicht. Und wenn wir also verzichten auf sofortige Fragestellung der sozialistischen Revolution, dass es keineswegs sich hier um irgendwelche faule Kompromisse oder revisionistisches Zurückweichen handelt. Ich kann mich sehr gut erinnern, Genossen, ich war vor 2 Jahren in China und die chinesischen Genossen haben uns einige Mal gefragt, warum habt ihr so Angst vor dem Krieg? Warum habt ihr Europäer so Angst vor Amerika? Und als wir ihnen gesagt haben, wir haben nicht Angst, sondern wir wollen den Frieden, weil wir auf diese Weise eher zum Ziel kommen, haben sie uns nicht verstanden. Und haben das im Grunde genommen aufgefasst als ein Zurückweichen vor dem Feind. Der Genosse Wandel hat hier schon darauf hingewiesen, dass der 7. Weltkongress der Kommentaren, dessen 25. Jahrestag wir bald begehen, sich mit ähnlichen Fragen beschäftigt hat. Und ich möchte nur daran erinnern, dass der Genosse Ulbricht zum 7. Weltkongress, nach dem 7. Weltkongress einen Artikel veröffentlicht hat, in dem die gleiche Linie, das heißt die leninistische Linie des Kampfes um den Frieden, enthalten war, wie wir sie heute vertreten. Der Genosse Ulbricht schrieb damals, die zunehmende Macht der Sowjetunion eröffnet neue Möglichkeiten für den Kampf gegen den imperialistischen Krieg. Obwohl die Existenz des Kapitalismus selbst die Gefahr imperialistischer Kriege in sich birgt, bewahrten die Macht der Sowjetunion, des Landes des Friedens, sowie der Kampf der Völker für die antifaschistische und antiimperialistische Einheitsfront die Welt bisher vor einem Blutbad. Die Demonstration der Kriegsvorbereitungen, die der Nürnberger Parteitag der faschistischen Partei darstellte, ist ein erneutes Signal, das die Notwendigkeit zeigt, das Zurückbleiben der KPD im Kampf für den Frieden entschlossen zu überwinden, den Massen anhand der Praxis des Kampfes für die Einheitsfront zu beweisen, dass die Losung der Erhaltung des Friedens eine Losung der Entfaltung der Einheitsfront des Volkes zum Sturz des Hitlerregimes ist. Und im Beschluss des 7. Weltkongresses heißt es, die Konzentration der Kräfte im jeweiligen Augenblick gegen die Hauptkriegstreiber, das mit ihm ist die wichtigste taktische Aufgabe der kommunistischen Parteien. Ich bringe diese Sachen, Genossen, um zu zeigen, dass diese Beschlüsse und diese Reden gehalten worden sind in einer Zeit, wo also noch nicht der Arbeiterklasse so stark war wie heute. Und trotzdem, wir als die internationale kommunistische Arbeiterbewegung und unsere Partei eben die Frage des Friedens im Vordergrund gestellt hat, als die beste Methode der Gewinnung der Massen für die Sache der Arbeiterklasse. Ich sagte schon vorhin, dass ich meine, dass die internationale Lage, die wachsende Kraft der Arbeiterklasse, die Möglichkeit gibt, die Basis der sozialistischen Revolution, die Basis des Sozialismus, viel weiter zu spannen, als es zur Zeit der Oktoberrevolution möglich war. Und dass die Arbeiterklasse aufgrund ihrer Kraft und ihrer Stärke, die im sozialistischen Lager konzentriert ist, die Möglichkeit hat, Kreise, die nicht unmittelbar zur Einflusssphäre der Arbeiterklasse vorher gehörten, jetzt zu gewinnen. Die chinesischen Genossen sind der Auffassung, dass manche Verhandlungen und persönliche Kontakte mit Vertretern bestimmter Schichten des Kapitalismus, der Bourgeoisie, nicht richtig sind und den Klassenstandpunkt verletzen. Aber Lenin hat bereits in dem vorhin erwähnten Buch, in den Volksfreunden, darauf eindeutig hingewiesen, dass die Arbeiterklasse nicht gegen einzelne Personen, sondern gegen die Klasse der Kapitalisten kämpft. Und der Genosse Khrushchev hat während seines Besuches in Amerika einige Mal darauf hingewiesen, dass er nicht die Absicht hat, die einzigen Kapitalisten zu begraben und dass das kommunistische Manifest nicht die Sache so hinstellt, als wenn die Arbeiterklasse der Totengräber der Kapitalisten ist, sondern des Kapitalismus ist. Und dass es keineswegs verboten ist oder widerspricht den Prinzipien des Marxismus, wenn man versucht und wenn man die Versuche unternimmt, in der Bourgeoisie zu differenzieren und mit einigen Vertretern des Kapitalismus, die bestimmte Schichten der Bourgeoisie vertreten, zu verhandeln. Und ich meine, dass der Genosse Khrushchev nicht nur im Scherz dem Cyrus Eaton versprochen hat, dass wenn es in der ganzen Welt Sozialismus ist oder der Sozialismus gesiegt hat, dass er also eine Funktion im Wirtschaftsapparat der neuen Gesellschaft finden wird. Das heißt, man muss diese Menschen selbstverständlich ausnutzen. Und wir können doch nicht die Frage so stellen, wie manche Genossen vielleicht sich auch früher mal vorgestellt haben, dass man alle, die nicht Arbeiter sind und die nicht Kapitalisten sind, an die Wand stellt oder in irgendeine andere Weise liquidiert, sondern dass die Arbeiterklasse heute so stark ist, dass sie in der Lage ist, das zu sagen und auch das zu tun, was der Genosse Ulbricht in seiner Rede in der Volkskammer gesagt hat, dass wir Sozialismus für alle bauen, dass der Sozialismus für alle, das heißt auch für die heute noch sogar gegen die Arbeiterklasse sind oder noch nicht einverstanden sind mit der Arbeiterklasse, dass wir in der Lage sind, sie zu erziehen. Und ich glaube, dass wir in der Deutschen Demokratischen Republik gerade damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Die Tätigkeit der kleinbürgerlichen Parteien und auch der einzelnen Persönlichkeiten dieser Parteien zeigt doch, wie sehr unter dem Einfluss der Arbeiterklasse die einzelnen Vertreter der Bourgeoisie sich mit der Zeit, mit dem Sieg des Sozialismus eben verändern und wie man sie für die Sache der Arbeiterklasse gewinnen kann. Genossen, ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit den chinesischen Genossen über viele Grundfragen des Leninismus zeigt, dass das Studium des Leninismus und die Diskussion der Probleme und der Strategie und Taktik der Partei und der Arbeiterbewegung eine sehr wichtige Aufgabe ist bei der Erziehung auch unserer Genossen. Ich glaube, dass es gibt bei uns Genossen, und ich kann das aus der Erfahrung meiner eigenen Arbeit sagen, die doch noch keine genügende Klarheit in vielen Grundfragen des Marxismus haben. Wir haben zum Beispiel auf der Parteihochschule eine solche Erscheinung, dass bei aller Bekenntnis zu den Fragen des Leninismus, zu den Fragen des Klassenkampfes und so weiter, die Genossen bei Wenden in der Partei, in der Politik der Partei, bei notwendigen taktischen Veränderungen einfach sich nicht im Klaren sind, was ist nun eigentlich geschehen. So war das zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem mit der Frage der Einschätzung der SPD, und ich möchte dazu jetzt einiges sagen. Ich möchte also erstens mal sagen, dass ich sehr einverstanden bin mit dem Brief an des Genossen Ulbricht, an die sozialdemokratischen Genossen und an die Freunde der SPD. Ich glaube, dass dieser Brief sehr helfen wird, allen Genossen Klarheit zu schaffen über unsere Politik gegenüber der SPD im Allgemeinen und in der Frage des Kampfes um die Einheit Deutschlands. Die Rede des Genossen Ulbricht in Leipzig und veröffentlicht wurde und der Brief des Genossen Ulbricht an die SPD, gab es zum Beispiel bei einer Reihe Genossen auf der Parteihochschule eine große Verwunderung. Als wir näher die Sache untersucht haben, zeigte sich, dass viele Genossen der Meinung waren, dass wir aufgrund des Kampfes um die Aktionseinheit und um die Einheit Deutschlands verzichten auf eine klassenmäßige Einschätzung der rechten SPD-Führung und ihrer Politik. Natürlich haben sie das nicht so gemeint, so grob, wie ich das jetzt ausgesprochen habe, aber im Grunde genommen waren sie dieser Meinung. Denn in einigen Diskussionen haben einige Genossen bei uns gesagt, der SPD, der Deutschlandplan der SPD, das war der erste Versuch der SPD-Führung, sich unserem Standpunkt zu nähern. Und als wir die Genossen auf die Reden des Genossen Walter Ulbricht, auf die Rede des Genossen Khrushchev in Leipzig hingewiesen haben, so haben einige Genossen, und ich möchte das hier sagen, das waren nicht Genossen, die schon 3 Jahre auf der Parteihochschule waren und also schon völlig benebelt waren, sondern das waren Genossen, die 1 Jahr nur studiert haben. Ja, die nur 1 Jahr studiert haben und die eigentlich noch gar nicht so lange von der Praxis weg waren. Sie hatten einfach keine Klarheit. Das ist ja auch, es ist eine sehr komplizierte Sache, ja, das ist ganz klar. Aber es zeigte sich doch, dass die Genossen keine feste, theoretisch klassenmäßige Einstellung zum Reformismus und zur SPD hatten. Denn Sie eine Vorstellung zur Perspektive. Wollen wir mal bei der Hauptfrage anfangen? Ja, Sie sind ja mit allem einverstanden, was wir sagen, nicht was die Partei sagt. So ist es ja nicht. Nicht? Und auch die Perspektive ist Ihnen, wie Sie sagen, klar. Nicht? Aber trotzdem war das so, dass Sie den SPD-Plan, den Deutschlandplan der SPD eben betrachtet haben, als einen ehrlichen Versuch, sich uns zu nähern. Warum sage ich das, Genossen? Ich sage das auch deshalb, weil ich meine, dass man darüber wirklich, dass wir, glaube ich, in den Darlegungen, besonders auch in der Presse, über diese Fragen, bei aller Notwendigkeit taktischer und so weiter Rücksichten, doch einiges deutlicher und klarer sagen muss. Ich bin mir dessen absolut im Klaren, dass es manchmal sehr schwer ist. Aber ich glaube, dass es wurde schon auf der Kreissekretärkonferenz gesprochen von dem falschen Artikel des Genossen Spangenberg und einer Reihe anderer solcher Sachen. Aber solche Fragen verschleiern vielen Genossen, die noch keine Erfahrung in dem unmittelbaren Kampf mit dem Gegner und mit dem Reformismus haben, den Blick für die Klassenfragen. Genossinnen und Genossen, ich möchte in meinen Ausführungen ebenfalls über Strategie und Taktik sprechen in Bezug auf die Behandlung der Mittelbauern. Und zwar anknüpfen an der geführte Diskussion auf dem 6. Deutschen Bauerntag, weil also einige Kulturschaffende nach unten dafür halten, das heißt also so wie wir als Genossenschaftsbauern den Mittelbauern sehen, nicht einverstanden sind. Ich meine, dass deshalb, weil wir doch sehr richtig gesagt haben, dass unsere Bauern sehr gute Außenpolitiker sind. Und dabei also unterstreichen, dass wir also in Verbindung auf dem Dorf auch eine ausgesprochen gute Innenpolitik mit unseren Bauern betreiben müssen, damit, ich möchte sagen, die richtigen Proportionen hergestellt werden. Das ist also nicht immer so der Fall. Ich spreche deshalb darüber, weil nachdem also alle Bauern in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften eingetreten sind, wir uns insbesondere darauf konzentrieren müssen, unseren sogenannten Mittelbauern es sehr, sehr einfach und leicht machen müssen, damit er sich also in unseren Genossenschaften zurechtfindet. Ich meine also klug, und dass es falsch ist, dass man also seine negativen Seite auf der Bühne beziehungsweise über den Bildschirm darlegt. Als Gegenstand bei der Betrachtung dieser Frage hatte ich also einmal das Fernsehspiel Steine im Weg gesehen und dargelegt und zum anderen also das Kulturprogramm auf der Bauernkonferenz. Im Fernsehspiel Steine im Weg zeigt mal also einen Typ eines Mittelbauern, wo wir also nicht recht wussten, ist das ein Großbauer, ist das also ein ehemaliger Stadthalter oder ist das also wirklich ein Mittelbauer. Und um also diesen Konflikt, man will also um eine Wandlung zu zeigen, die negativen Konflikte im Mittelpunkt stellen und rutscht dabei also sehr negativ ab. Zeigt man, um die Sache zu verkomplizieren, dass dieser Mittelbauer also nebenbei also noch ein uneheliches Kind hat mit einer anderen. Ich habe in Rostock gesagt, das ist also nicht typisch für einen Mittelbauern. Und wenn wir dann also genauer untersuchen würden, würde es also keine, ich möchte sagen, prozentual sehen, keinen großen Unterschied zwischen uns Bauern und einigen Kulturschaffenden geben. Aber was ich damit meinte, ist doch also in der Darstellung eine sehr beleidigende Art. Aber die Schlussfolgerungen, die man also aus diesem Fernsehspiel zieht, sind so brutal, ich möchte sagen direkt parteifeindlich. Parteifeindlich deshalb, weil man einfach mit diesem komplizierten Konflikt nicht fertig wird und zu der Schlussfolgerung kommt, also du kannst jetzt ins Volkseigene, man macht das also etwas geschickt, ins Volkseigene gut abwandern. Ebenso gut hätte man sagen können, wir werden also mit euch Mittelbauern nicht fertig, geh also nach drüben. Seht mal, Genossen, warum ist das so ernst? Wir haben also in einigen Dörfern in Bezug der Behandlung der Mittelbauern Schwierigkeiten. Und wir in unserer Genossenschaft, und davon sind wir ausgegangen, hatten also 135 Bauern. Große Bauern, über 25 Hektar, starke Mittelbauern und Bauern, die nach 45 Bauern geworden sind. Alle Bauern haben den Weg zu der Genossenschaft gefunden. Und deshalb ist das doch so kompliziert, so differenziert, um also mit diesen Problemen auf dem Dorf fertig zu werden. Und deshalb vermisse ich also völlig in diesem Fernsehspiel den Ausschnitt, wenn man also von einem Ausschnitt sprechen darf, der programmatischen Erklärung des Genossen Ulbricht, den Teil in Bezug der Beziehung der Menschen auf dem Dorfe. Ohne zu verkennen, zu sehen, wie schwierig der Prozess ist, dass es also noch langwierig dauern wird, in der Gesellschaft den Mittelbauern zu einem sozialistischen Bauern zu machen. Aber man muss das so machen, dass wir also die Bauern für uns gewinnen. Denn diese Bauern, diese Mittelbauern, die sind doch über der Arbeiter- und Bauernmacht so reich geworden, wie sie noch niemals zuvor waren. Und schon von diesem Fakt aus gesehen, haben doch diese Mittelbauern ein großes Vertrauen zu uns. Aber Sektierertum, das nicht richtige Herangehen im psychologischen Denken dieser Menschen, das ist die Taktlosigkeit, die also dieses Fernsehspiel darstellte. Ich muss also feststellen heute, Genossen, es ist für uns als Bauern viel, viel einfacher, mit unseren Berufskollegen über Anbaumethoden von Mais zu streiten, als mit einigen Kulturschaffenden über Kulturlosigkeit und Kultur. Das fällt uns natürlich etwas schwieriger. Aber ich erkläre, dass also wahrscheinlich in allernächster Zeit breitere Kreise aus dem Dorf sehr kritisch zu bestimmten kulturellen Dingen Stellung nehmen werden. Das ist ein Entwicklungsgesetz, der sich also gegenwärtig auf dem Dorf vollzieht. Ich möchte zu dem zweiten Problem, zu dem Kulturprogramm in Rostock etwas sagen. Das ist nicht einfach. Deshalb nicht einfach, weil also die Reaktionen ausgesprochen unterschiedlich waren. Ich gehe also an die Frage so heran, dass ich also eine sehr hohe Achtung vor den Genossen Kuba habe. Gestern Morgen, da ist er mir beinahe ins Gesicht gesprungen. Er sagt, du musst das also begründen, was du also in Rostock behauptet hast. Und ich muss vorstellen, in der Nacht ist also eine Wandlung von seiner komischen Darstellung in der komischen Bühnenstück hat sich also vollzogen. Er sieht also heute Morgen die Dinge etwas anders. Aber worum geht's, Genossen? Seht mal, dieses Bühnenstück, was in Rostock gezeigt wurde, und die Tragödie in der Komödie besteht also darin, dass man mit ausgesprochen viel Sektierertum arbeitet, dass man überspitzt die Sache sieht, dass man also den Bauern zeigen will und ihn gar nicht richtig kennt. Und was mich persönlich auch sehr geärgert hat, dass man den Bauern in einer sehr geistigen Abendsprache sprechen lässt. Ich möchte sagen, oft ordinär. Ebenfalls so beleidigend ist also auch die Frage, wie man unsere Parteiinstrukteure und die Arbeiterklasse beleidigt. Über eine Töle einschüchtert. Genossen, das geht zu weit. Das geht wirklich zu weit. Seht man, der Genosse Kuba sagt, um eine Komödie zu zeigen, muss man Komödiantentum betreiben. Aber ist das richtig, dass man also aus unserer Partei, aus unseren Landagitatoren Komödianten macht? Ebenso gut kann man sagen, also jeder Zirkus hat seinen Klon. Aber so geht es doch nicht. So geht es wirklich nicht. Seht man also, in diesem Bühnenstück zeigt man also eine Szene in einem Kulturraum, wie also die Bauern da also eine Unterhaltung pflegen. Unter anderem gibt es also einen Streit über eine alte Orgel. Der eine ist also dagegen, der andere ist dafür. Da meint der andere also, wenn die Orgel nicht wäre, dann existiert es auch nicht. Das heißt also, so billig lässt man also die Geschöpfe auf dem Dorfe entstehen. Produkt einer Tanzpause. Ich könnte also mehrere solche Beispiele bringen, wie also so, ich möchte sagen, einer primitiven Art den Bauern als Bauern zeigt, den Agitatoren und auch die Massenorganisationen. Sondern wie sind also, ich möchte sagen, unsere Vorstellungen? Wie muss man also, ohne davon also von uns in Anspruch zu nehmen, dass wir die Dinge richtig sehen? Ich möchte also hier kurz mal erklären, wie ich, sagen wir, zu der Partei gestoßen bin. Bei uns im Dorf wohnte ein Bauer, die Bauern nannten ihm also einen komischen Kauz. Und wie die finstere Macht des Faschismus über Deutschland wucherte, da sagte also dieser Bauer zu mir, das will ich dem, ich war ungefähr 13, 14 Jahre alt, sagte dieser Bauer zu mir, sag mal, mein lieber Junge, mit dem Faschismus ist das so, der schießt hoch wie eine Giftpflanze und dann bricht er in sich zusammen und ist wieder verschwunden. Seht mal, ich konnte damals damit nichts anfangen, aber ich hätte ihm gegenüber da viel, sehr viel Unheil anstiften können. Aber diese Äußerungen, die haben mich im Krieg und nach dem Krieg sehr stark berührt, möchte ich sagen. Ich bin dann also zurückgekommen und dieser Bauer war immer noch im Dorf. Ich kann mir noch empfinden, in unserem Dorf gab es also nur eine Stimme für die KPD. Alle Bauern wussten, dass er das war. Und deshalb nannten sie also einen komischen Bauern. Und nach 1945 fing also der Bauer wieder an, mich persönlich zu beeinflussen. Ich möchte sagen, also direkt apathisch. Alles in mir war zusammengebrochen und ich sah also keinen Ausweg. Aber seine Äußerung, die er gegenüber mich gemacht hatte, wie ich 13 Jahre alt war, die waren also die Brücke, deshalb und warum ich so ein ungeheures Vertrauen zu diesem Mann besaß. Ich wurde dann Kandidat, er hat für mich gebürgt und ich möchte sagen, er lebt zwar heute nicht mehr, aber in meinen Augen, in meinen Vorstellungen ist er ein großer Held. Es wird also nicht viel, ich möchte sagen, darüber gesprochen oder geschrieben. Aber meine Vorstellung ist, warum erscheint also dieser Mensch, dieser Bauer, nicht auf der Bühne? Dieses Höchstmaß an Sicherheit, auch in ideologischen Fragen, müssen wir gewinnen. Dazu wird uns sehr helfen, ausgehend von der Erklärung des Staatsrates, auch die, vor allem die Moskauer Erklärung, die wir sehr gründlich beraten werden und die uns helfen soll, in diesen Fragen die notwendige Klarheit zu schaffen. Und damit eine der Voraussetzungen zur Steigerung der Qualität unserer Kunstwerke. Die andere Voraussetzung dazu ist, dass die Anforderungen, die das Publikum stellt, sehr hoch sein müssen. Die Qualität unserer Kunstwerke wird sich nicht entwickeln, unabhängig von den Anforderungen, die die Zuschauer an uns stellen. Aber wir sind ja verantwortlich dafür, welche Anforderungen stellen sie an uns. An uns liegt es, welche Anforderungen gestellt werden. Wichtig ist in dieser Beziehung besonders sind die Beziehungen zwischen Künstlern und Brigaden, die sich entwickelt haben, die sehr, sehr wertvoll sind. Vor allem dort wertvoll, wo sie aus dem Stadium der Höflichkeit oder der Beobachtung eben hinausgetreten sind und wo die Bewegung einen tiefen Inhalt bekommen hat. Dort hat der Künstler außerordentlich viel gelernt und profitiert. Dort aber, wo man sich darauf verlassen hat, auf den Reiz des Neuen sozusagen, dort ist das sehr bald im Sande verlaufen. Umso wichtiger, dass wir es verstehen, dieser Bewegung weiter Schritt für Schritt sogar einen immer tieferen Inhalt zu geben. So werden wir zu einer wirklichen Zusammenarbeit kommen, so wird man sich genau verstehen lernen. Lasst mich ein Beispiel bitte anführen, das mir der Genosse Perlwitz, der Schauspieler, erzählte. Er sagte, er war in einer Versammlung in einer Brigade und ein junger Arbeiter stand auf und sagte, ich will nicht immer in Film und Fernsehen spielen, die Probleme sehen, die an meinem Arbeitsplatz spielen. Ich will was anderes sehen, ganz bewusst, ich möchte mich an anderem erfreuen. Das habe ich ja den ganzen Tag über. Und sagte der Genosse Perlwitz ihm, na was willst du denn sehen? Sag doch mal, was du sehen willst. Und dann, er merkte es selber gar nicht, fast ohne Übergang sprach er davon, was für Schwierigkeiten im Betrieb waren, neulich zum Beispiel in der Zulieferung eines nicht vorhandenen Materials, wie sie um diese Schwierigkeiten gekämpft haben, wie sie das überwunden haben, konkret im Kollektiv beraten, wie einige nicht mitmachen wollten, wie sie aber schließlich doch eine Lösung gefunden haben. Und dann rief er pathetisch fast mit seinem letzten Satz aus und sagt, ja, sowas wollen wir in unseren Filmen sehen. Das heißt, er hat wirklich nach meiner Meinung etwas sehr Richtiges gesagt. Auf der einen Seite gesagt, kein Schematismus, sondern wir wollen das Leben so interessant sehen, wie es ja in der Wirklichkeit ist. Und es darf uns nicht gestattet sein, es weniger interessant darzustellen und weniger packend, weniger optimistisch und weniger siegreich darzustellen. Aber jetzt an dieser Stelle vielleicht, das liegt mit daran, verstehen wir es, in der Bewegung des sozialistischen Arbeiten, Lernen und Lebens mitzukämpfen, mitzuverändern. Eine Bemerkung möchte ich jetzt an dieser Stelle auch machen, zu dem, was der Genosse Wulff gesagt hat. Ich fand das sehr, sehr schön, das sehr gut und sehr helfend für uns alle, wie er gesprochen hat. Fand vor allem schön auch, dass eben über Fragen der Kultur heute nicht mehr nur Künstler, Kunstschaffende oder Kulturfunktionäre sprechen, sondern gerade diejenigen, die es angeht. Ich finde, es gibt in Fragen der Kultur keine Fachleute und keine Nichtfachleute. Denn die Kultur wird ja für uns, für den Zuschauer gemacht. Und es gibt in Fragen der Kultur nur Fachleute. Und ich bewundere das, mit welcher Sicherheit er gesprochen hat. Ich möchte nichts sagen zu dem, was er zu dem Programm in Rostock gesagt hat. Darauf hat Genosse Kuba geantwortet. Das habe ich ihn sehr, sehr gut verstanden. Ich möchte aber auch deshalb nichts sagen, weil ich finde, der Genosse Wulff damit sehr viel Feinfühligkeit gesprochen hat, meiner Meinung nach. Ich glaube, er war sehr gut zu verstehen. Ich möchte aber etwas sagen zu dem, was er über das Fernsehspiel gesagt hat, das ich leider nicht gesehen habe. Ich glaube, ich hatte Vorstellung an dem Abend. Aber ich weiß von Kollegen, dass sie sich sehr gefreut haben, dass sie alle mir sagten, wir haben ein Stück jetzt, das sind wirklich Menschen, wir freuen, das sind Rollen, das lässt sich gut spielen. Und ich kann trotzdem jetzt allein nach dem, was der Genosse Wulff sagt, verstehen, was falsch war an diesem Fernsehspiel. Das habe ich jetzt verstanden, ohne dass ich es kenne. Wenn es sich so verhält, bin ich der Meinung, sollen wir darüber sprechen. Aber er darf, glaube ich, Genosse Wulff, du darfst nicht in denselben Fehler verfallen, in den wir in dem Rostocker Programm wahrscheinlich gefallen sind, nach dem, was du sagst, nämlich wie haben wir mit den Mittelbauern gesprochen, haben wir ihn vor den Kopf gestoßen, indem wir ihn ironisch darstellten, oder haben wir ihn zu uns herangezogen. Genauso ist es ja auch wichtig, dass wir die Künstler, wenn wir mit ihnen über die Probleme sprechen, zu uns heranziehen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob sie alle sich herangezogen gefühlt hätten. Aber das ist nicht, das ist nicht so wichtig. Aber bitte eine Bemerkung nur noch, um zu sagen, was für Konsequenzen das hat. Wir hatten einen ähnlichen Fall, die Genossen Neugebauer und Margot Honecker vor allem werden sich daran erinnern, ein Fernsehspiel, das über die Lehre spielte, Erzieher im Examen, über das wir sehr lange gesprochen haben. Und zunächst einmal wurde auf der unteren Ebene diskutiert und der Autor war gar nicht mit einverstanden. Und er kam zu mir und sagte, also eins habe ich jetzt gelernt, ich werde ein Stück über unsere Gegenwart werde ich nicht mehr schreiben. Da ecke ich überall an, da wird mir das gesagt, das will ich nicht mehr tun, ich schreibe ein Stück über die Bauernkriege, also da kann mir nichts passieren. Aber meine, abgesehen davon, dass es auch notwendig ist, ein Stück über die Bauernkriege, dass es auch dort schwierig ist, das würde er sofort merken, wenn er sich damit beschäftigt, davon völlig abgesehen, wollen wir doch, dass sie darüber schreiben und wollen wir die Diskussion so führen, dass sie es schön finden und dankbar und lohnend finden, darüber zu schreiben. Ich muss jetzt einen Sprung machen, ich wollte über Probleme des kulturellen Niedergangs in Westdeutschland sprechen, das schalte ich beiseite. Ihr wisst, die Adenauer-CDU hat einen Kongress abgehalten, ich will Disziplin üben, das beiseite stellen. Genosse Wulff hat hier heute eine interessante Rede gehalten. Und er hat also die Kernfrage richtig herausgearbeitet. Es geht hier nicht nur darum, dass der Mittelbauer falsch und sektierisch dargestellt wurde, dass überhaupt die Beziehung der Menschen grob dargestellt wurden, einfach grob, ja? Grob plus sektierisch und noch einiges andere dazu, ja? Das nicht nur. Sondern Genosse Wulff hat richtig den Kern der Frage getroffen, als er aus seinem Leben diese Beispiele anführte. Er stellte mit Recht die Frage. Wir haben jetzt und auch früher, er sagt auch früher, haben wir solche Helden gehabt, ja, und haben sie heute. Das ist doch ein Schriftsteller begeistern müsste, die Taten dieser Helden zu gestalten. Ich bin überzeugt, dass wenn unsere Genossen Schriftsteller oder schreibende Arbeiter mit Menschen sprechen, die solche Erlebnisse hatten, dass es für sie gar nicht schwer ist, darüber vielleicht keinen dicken Roman zu schreiben, aber es ist manchmal besser, eine gute Reportage zu schreiben, als einen dicken Roman. Das ist manchmal besser. Überhaupt ist wahrscheinlich die Hauptform für die Gestaltung dieser großen Leistungen der Menschen, dieser Entwicklung der Menschen im Prozess des Aufbaus des Sozialismus, ist wahrscheinlich die Reportage und die Erzählung die geeignetere Form. Erst wenn größere Erfahrungen vorliegen, dann können die Genossen später Romane schreiben, also so viel sie also können, ja, wieder. Aber darauf können wir nicht warten. Aber ihre Fähigkeiten ermöglichen sie absolut jetzt schon künstlerisch diese Taten unserer Arbeitshelden oder anderer Helden zu gestalten, die Beziehungen der Menschen im Kampf um Aufbau des Sozialismus wirklich künstlerisch zu gestalten. Diese Anregung vom Genossen Wulff trifft die Kernfrage. Ich will damit nicht sagen, dass etwa unsere Genossen Schriftsteller oder schreibende Arbeiter nicht über geschichtliche Themen oder über Fragen der Vergangenheit schreiben sollen. Das will ich damit nicht sagen, keineswegs sagen. Also man soll mir nicht etwa unterstellen, dass ich eine Übertreibung will in Bezug auf die Behandlung von Gegenwartsthemen. Aber die Gestaltung von Themen aus der Periode des sozialistischen Aufbaus ist die interessanteste, begeisterndste Aufgabe, die es überhaupt gibt. Die zweite Frage, die also in dem Zusammenhang mit dieser Festaufführung war. Wisst ihr, als ich das alles mir so noch einmal überdachte, hatte ich eine solche Idee. Wenn unsere Genossen erfüllt wären von der Liebe zu den Bauern, würden sie nicht eine solche Veranstaltung organisieren. Hätten sie nicht das geschrieben. Hätten sie nicht geschrieben. Das ist der Ausdruck eines formalen Verhältnisses zur Bauernschaft. Also es geht hier nicht nur darum, wie Genosse Wulff sagte, eine nicht richtige Stellung zum Mittelbauer. Nein, nicht nur. Es geht überhaupt darum, dass in diesem Theaterstück und in dieser Festaufführung nicht zum Ausdruck kam eine wirkliche Liebe zu den Bauern. Aber das gehört dazu, liebe Genossen. Bündnis der Arbeiterklasse und der Bauern ist keine formale Frage. Ist keine formale Frage. Und diese Grobheiten hätten gar nicht passieren können, ja, wenn die Genossen erfüllt wären von Liebe zu den Bauern. Von echter Liebe zum Bündnis der Arbeiterklasse mit den Bauern. Das hat also ideologische Ursachen, die nicht etwa nur in diesem Fall beim Genossen Kuba sind. Die sind also ziemlich weit verbreitet. Und man muss sich Mühe geben, also das zu ändern. Jetzt etwas zur Künstlerischen. Jetzt etwas sozusagen zur Darlegung mildernder Umstände für die Genossen, die diesen Festabend gestaltet haben. Selbstverständlich der Beschluss über den 6. Bauernkongress, der ist, ich glaube, 8 Monate alt. Ja? 8 Monate alt. Sein uralter Beschluss schon. Ja? Voriges Jahr, im Jahr 1959, wurde das beschlossen. Ja, dass also unsere Kulturabteilung, Kulturorgane, erst 5 Wochen vor dem Kongress auf die Idee kommen, dass man eine künstlerische Veranstaltung organisieren muss, das zeigt, ich sage ganz offen, das zeigt, dass sowohl die Kulturabteilung beim CK wie bei der Bezirksleitung nicht auf dem Damm ist, liebe Genossen, so kann man nicht arbeiten. Was ist denn los? Entschuldigt, wenn in der DDR ein Bauernkongress ist, dann haben die fähigsten Genossen sich anzustrengen und nicht zu schlafen, wie das in diesem Fall geschehen ist. Und dann kommt er, gehen Sie zu dem armen, lieben Kuba und setzen ihn unter Druck und er muss dann in 4 Wochen so ein Theaterstück schreiben, ja? Und Genossen, das so geht's doch nicht. Ich werde jetzt mal das ausprobieren. Wir werden mal die Mitglieder der Kulturkommission beauftragen, innerhalb 4 Wochen ein Theaterstück zu schreiben, ja? Was sie da sagen werden. Genossen, so geht die Sache nicht. Sie selber, Sie brauchen viel Zeit, ja? Aber das wird eine lustige Sache. Nein, das wird ein Dreck werden und keine lustige Sache. Also Genossen, so geht die Sache nicht. Wir sind der Meinung, dass die Genossen Zeit hatten, sich die Sache zu überlegen, exakt ausarbeiten konnten, diese ganzen Probleme, ja. Die Linie für diesen Kongress war klar, vorher schon, ja, vorher schon klar. Nachdem die volle Vergenossenschaftlichung durchgeführt ist, also kann niemand sagen, dass sie etwa gewartet haben auf eine ganz neue Patentlosung, ja. Es war der erste Kongress, der wo alle Bauern in Genossenschaft waren, ne? Also was Neues konnten wir doch nicht entdecken, weiter. Jetzt nur etwas also zur künstlerischen Seite. Zur künstlerischen Seite, ja. Dieser Festabend, das war ein eigenartiges Gemisch von Theaterstück und Estrade, ja. wenn man so nimmt, einige Szenen, ja, ich meine Estraden, die waren also sogar interessant. Das war so ein Gemisch, ja, von Schauspiel bis zu Kurzmaler, ja, das war alles vertreten, ja. Und Genossen, das geht selbstverständlich, das war nicht Schuld vom Genossen Kuba. Zum Beispiel die Schlussszene hat er ausgezeichnet gemacht, ja. Aber der Genosse Regisseur, ja, das ist ein namhafter Regisseur, der liest wahrscheinlich auch nur die Theaterkritiken in der Rostocker Zeitung. Denn die sind immer gut. Die sind immer gut. Immer gut. Ja? Herr Genossen. Genossen, so geht's doch nicht. So geht's doch nicht. Die Genossen müssen doch lernen, ihre eigene Arbeit etwas selbstkritischer zu beurteilen, ja? Und dürfen nicht überheblich werden, weil sie einige bedeutende Leistungen vollbracht haben. Ich schätze zum Beispiel diesen Genossenregisseur sehr hoch ein, ja? Und jetzt machen sie solche Geschichten. Warum denn? Weil sie überheblich werden, ja? Weil sie zufrieden sind über die Theaterkritiken der Rostocker Zeitung, ja? Sind sie begeistert. Und das ist doch sehr einfach dort in Rostock, ja? Sehr einfach. Also ich sage bewusst etwas mehr, als der Genosse Gorella gesagt hat, ja? Deshalb, weil wir dieser Frage eine sehr große Aufmerksamkeit zuwenden sollten. Wenn wir fordern, Beschlüsse fassen über die Gestaltung des interessanten kulturellen Lebens, dann müssen wir dort, wo Fehler gemacht werden, die Fehler offen kritisieren. Die Arbeit und die Intelligenz aus den Brigaden der sozialistischen Arbeit stellen hohe kulturelle Anforderungen, ja. Die Intelligenz wünscht besondere Veranstaltungen und so weiter, ja. Aber ich stelle jetzt die Frage, ist der breite Kreis unserer Künstler, ja, ist der schon mit in dieser Bewegung? Ein Teil nur. Und manche denken, es ist sehr einfach. Die Partei ist vorsichtig in der Kritik, ja. Die Zeitschriften, die schreiben nur Gutes, nicht wahr? Das ist so abgestimmt irgendwo, ich weiß nicht wo. Schreiben nur Gutes, ja. Und dann also werden also die Gemälde verkauft, ja. Bei mir hängt eins, das hängt nur dessen dazu da, damit ich mich jeden Tag eher schon daran denke, dass ich mit Genossen Gorella sprechen muss, dass man die Arbeit ändern muss, ja. Nur deshalb hängt das da. Ja? Ja? Aber da ich die Frage noch nicht lösen konnte, habe ich es noch hingelassen vorläufig. Nun, Genossen, das sind ernste Fragen. Wir müssen doch nicht nur wirtschaftlich den Wettbewerb führen mit Westdeutschland, ja? Wir müssen ihn führen auf allen Gebieten. Wir setzen uns mit ihnen schon auseinander in den Fragen der Philosophie, der Geschichte, ja? Und auf kulturellem Gebiet müssen wir uns auszeichnen durch höhere Leistung. Wir haben bedeutende Erfolge auf dem Gebiet des Theaters und so weiter, ja? Bedeutende Erfolge. Aber Genossen, das genügt nicht mehr in der jetzigen Situation. Und es ist notwendig, dass sich unsere Kulturkommission mit diesen Fragen beschäftigt und nicht glaubt, dass man da also beide Augen zudrücken kann. Das gehört zur Arbeit mit den Menschen, ja. Nicht nur die Intelligenz, auch die Arbeiter wollen eine interessante Freizeitgestaltung haben. Das Fernsehen leistet eine gute Arbeit, aber das genügt nicht. Das genügt nicht. Und wenn in dieser Festveranstaltung die Künstler, die Gastspieldirektion dort also verhöhnt haben, ja, so sage ich ganz offen, meines Erachtens war das eine überspitzte Kritik an der künstlerischen Intelligenz. War eine überspitzte Kritik, die gar nicht notwendig ist. Denn diese Künstler geben sich große Mühe. Aber unsere ganze Kunst vorwärts zu bringen, ja, das ist doch nicht so einfach. Helfen wir genügend, das kann man nicht sagen. Und dann plötzlich kommt man zum Bauernkongress und da werden also die Künstler dort runtergemacht. Also Genosse Wolf, nicht nur die Mittelbauern wurden runtergemacht, ja, auch die Künstler wurden mit runtergemacht, ja. Aber der Witz ist nur der, dass sie das selber gemacht haben. Sie wurden gezwungen, also vom Regisseur dazu, ja. Der hat sie dazu gezwungen. So geht die Sache nicht. Also ich bitte diese Frage nicht als eine Frage der Kunst zu betrachten, sondern auch als eine Frage der Arbeit mit den Menschen, ja, der Entwicklung des kulturellen Niveaus bei uns, ja. Denn dass in den leitenden Organen, die sich mit Kultur beschäftigen und die dieses Drehbuch gelesen haben und so weiter, ja, und die das vorher gesehen haben, dass es dort niemanden gab, der erklärt hat, wir gehen sicher der CK und verlangen, dass das abgesetzt wird. Das ist interessant. Keinen einzigen hat es gegeben, ja? Keinen hat es gegeben. Alle haben mitgemacht, ja, und am Ende haben sie dann gesagt, ja, wenn die Frage so ist, habt ihr mit eurer Kritik doch recht. Nur was ist denn das für ein Standpunkt? Habt ihr auswechselbare Standpunkte auf dem Gebiet der Kultur? Ja? Auswechselbare. Je nachdem. Je nachdem, wie dann im Neuen Deutschland die Kritik ausfällt. Je nachdem, also geht es weiter. So geht das nicht. Das heißt, wir wünschen, dass die Genossen gründlich arbeiten, dass sie sich sachlich gründlich mit den Fragen beschäftigen und dass sie charaktervoll auftreten und nicht also den Mantel nach dem Winde hängen und sie sagen, nur heute geht es so rum, nicht wahr, da werden wir mal also so denken und mal andersrum, ja. So geht es aber nicht. Im Parteiapparat, nicht nur hier, sondern auch in Bezirksleitung, verlangen wir, dass die Genossen einen Standpunkt entwickeln und ihren Standpunkt wissenschaftlich begründen können, in diesem Falle künstlerisch. Wenn sie es nicht können, wozu sind sie dann Mitarbeiter, ja?